Warum bitten wir vor allem anderen, dass der Name Gottes geheiligt werde? Wir bitten vor allem anderen, dass der Name Gottes geheiligt werde, weil die Ehre Gottes uns mehr am Herzen liegen muss als alle unsere Güter und Vorteile. Ja, großes Problem für den Menschen überhaupt und vor allem für den heutigen neuzeitlichen Menschen, der eben nicht mehr versteht, wo das wahre Ziel ist, das wahre Gemeinwohl, wie man es immer ausdrücken soll, nämlich die Ehre Gottes, die über allem steht. Das eigentliche Ziel ist der ganzen Schöpfung. Und die soll uns eben, die Ehre Gottes soll uns mehr am Herzen liegen als alle unsere Güter und Vorteile, irdischen Güter, unsere eigenen Güter, die Gott uns gegeben hat, und unsere Vorteile.